Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Enttäuschungen. Erzählt mir von eurer größten Enttäuschung, der größten Enttäuschung eures Lebens. Die Enttäuschung, die euch vielleicht am traurigsten bisher gemacht hat in eurem Leben. Oder die Enttäuschung, die euch vielleicht auch am wütendsten gemacht hat bisher in eurem Leben. Wenn ihr mit mir reden wollt, wenn ihr mir davon erzählen wollt, die übliche Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer zum Thema Enttäuschung heute Nacht, André, 27 Jahre alt. Ja, hallo Domian. André. Meine Enttäuschung ist der Staat. Deine Enttäuschung ist der Staat? Meine Verlobte wurde 1997 im November umgebracht von einem Türken. Und er hat 7 Jahre bekommen wegen Totschlag. Erzähl mal was zu dem Tathergang. Also, es ist so gewesen, ich bin mit ihr auseinandergekommen, weil er dazwischen gekommen ist, in der Hinsicht, sie kannten sich schon von früher. Mhm. Ich bin dann im Sommer 97 nach Hamburg gezogen, bin also ein ehemaliger Oberhausener, und es ist dann so gekommen, dass sie dann von ihm immer tyrannisiert wurde. Ist da, dann zum Teil mit ihm zusammen gewesen. Da warst du aber schon von ihm getrennt, von ihr getrennt. Ja, ganz genau. Mhm. Ich war von ihr getrennt. Mhm. Er hat mitbekommen, dass Michaela wieder zu mir zurück wollte. Mhm. Sie wollte mich auch in Hamburg besuchen. Mhm. Es ist dann so gekommen, da er auch einen Schlüssel von der Wohnung hatte, ist er dann hingegangen und irgendwie haben die sich immer nur gefetzt. Er hat sie eingeschlossen. In seiner Wohnung, und er ist hingegangen, hat sie geschlagen, hat mit einer Fernbedienung nach ihr geschmissen, dann auf dem Sonntagmorgen, wo ich noch unten gewohnt habe, ist sie hingegangen und mit der Mutter und mit mir sind wir dann zu dritt zur Polizei gefahren, mhm, haben eine Anzeige gemacht wegen Körperverletzung. Ja. Sie wurde dann von ihm in der Hinsicht wieder richtig tyrannisiert, dass er die Anzeige zurückziehen sollte. Ja. Er ist hingegangen, hat die Familie, hat er tyrannisiert, hat den Morddrohungen ausgesprochen. Ja. Währenddessen ich mich im Hinterhalt sozusagen in der Wohnung, weil er stand draußen, mich versteckt habe mit einer Waffe. Ich muss dabei sagen, das ist nur eine Gaspistole. Mhm. Und gut, anders wusste ich in dem Moment nicht, wie ich der Familie helfen sollte. Ich, mhm, war zu dem Zeitpunkt mit Michaela nicht mehr zusammen. Mhm. Sie wollte dann halt wieder mit mir zusammen. Dann bin ich nach Hamburg gezogen. Sie wollte von ihm unbedingt weg. Mhm. Ist dann hingegangen und wollte unbedingt den Schlüssel wieder haben. Mhm. Dann ist auf dem 4. November 1997 abends so gegen 9:30 habe ich mit ihr dann letztes Mal telefoniert. Sie wollte dann ein paar Tage später, wollte sie zu mir hochkommen, mhm, ist dann hingegangen und hat dann gesagt, ich rufe dich dann morgen nochmal an. Ja. So, kein Anruf gewesen, nichts gewesen, nur ich dann selber angerufen, war die ganze Zeit besetzt. Dann habe ich dann bei der Mutter angerufen, mhm, dann sagt die Mutter zu mir, André, die Michaela ist tot. Der hat sie umgebracht. Ich so, was? Was ist da genau passiert? Weißt du das? Er hat sehr wahrscheinlich, da er noch einen Schlüssel hatte und ihr den Schlüssel zurückgeben wollte oder sollte oder musste, hat er mit Sicherheit, weil die Michaela noch vorher bei ihrer Mutter unten war, hat, mhm, er mit Sicherheit oben in der Wohnung auf sie gelauert. Mhm. Michaela wird dann wohl reingekommen sein und daraufhin wollte er ihr zur Rede stellen, nur auf jeden Fall hatte sie erst erwürgt und dann mit 8 Messerstichen abgestochen und hat sich eine Stunde später bei der Polizei dann gestellt und wollte sich dann als unzurechnungsfähig darstellen. Und das alles hat er schon vorher gesagt. Dass er es vorhat zu machen. Mhm. Zu wie vielen Jahren ist dieser Mann jetzt verurteilt worden? Zu 7 Jahren. Mhm. Und wird dann sehr wahrscheinlich abgeschoben. Mhm. Nur das Beste ist... Du bist enttäuscht von dem Staat, weil, ja, du eine, zu Recht finde ich auch, wenn das so stimmt, wie du es geschildert hast, eine viel härtere Strafe verlangt oder erwartet hättest? Also ich habe lebenslänglich erwartet. Mhm. Weil wenn jemand einen Menschen sowas von eiskalt ermordet, mhm, und es ist heutzutage nicht mehr normal, das, mhm, kann echt nicht mehr normal sein. Wenn irgendjemand hingeht und einen Bankeinbruch macht, mhm, der bekommt teilweise mehr, mhm, bzw. eine längere Strafe als... André, was meinst du, wie oft ich hier in dieser Sendung schon solche Fälle gehört habe, wo wir alle da sitzen und den Kopf schütteln und sagen, das gibt es nicht, das darf es doch nicht geben, dass die Leute wirklich mit minimalen Strafen davonkommen, die Kapitalverbrechen, ich sage das jetzt mal im allgemeinen Wortgebrauch, Kapitalverbrechen begangen haben. So etwas, wie du gerade beschrieben hast. Ich muss dabei sagen, ich hatte letztes Jahr im März, habe ich bei einer Talkshow, habe ich das im Videotext gelesen, weil Thema Bitte bring mich in den Knast, habe dann dorthin angerufen und bin dort dann auch zu der Sendung eingeladen worden, habe diese Sache dann dort noch ausführlicher erzählt, also da habe ich sozusagen richtig geschluckt und habe es damit versucht, irgendwie, es kann ja sein, dass irgendeiner, der halt damit was zu tun hat, beziehungsweise der etwas bewirken kann, diese Sendung zufälligerweise, was weiß ich, mittags seine Frau beim Bügeln oder so gesehen hat und ihm das dann erzählt. Letztendlich ist es eine Frage der Gesetzgebung, André. Ja. Und ich hoffe, dass schon durch die mehrfache Diskussion dieser Themen in den letzten Jahren, dass da eine Sensibilisierung stattfindet und dass man vielleicht wirklich diese Strafmaße erhöht. Das Wahnsinnige ist ja, dass selbst Täter, ich habe neulich mit jemandem geredet, der auch einen Mord begangen hat, einen ziemlich brutalen Mord, der selbst gesagt hat, das war zu wenig. Ich hätte mehr verdient. Die Täter werden heutzutage ja schon mehr sozusagen beschützt als die Opfer. Du warst ja dann nicht wieder mit Michaela, so heißt die Frau, um die es geht, nicht zusammen. Du bist ja nicht wieder zusammengekommen. Nein, sie, also ich sag mal so, da ich dann nach Hamburg gezogen bin und sie halt dann mit ihm dann gezwungen, also ich muss dabei sagen, ich habe richtig offiziell Schluss gemacht im Dezember 96, weil es ging bei ihr, zwischen mir ging es immer mal, dann waren wir wieder zusammen, dann wieder auseinander, dann wieder zusammen, wieder auseinander und sie hat ihn halt dann Silvester kennengelernt, sie kannte ihn aber noch von früher. Und sie war früher irgendwie mal hinter dem her. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du dich jetzt hier auch nochmal gemeldet hast, wenn du auch schon mal in einer anderen Talkshow warst. Vielleicht ist das ein ganz kleines Mosaiksteinchen mehr dahin, dass sich an dieser Gesetzeslage, wie wir sie haben oder wie sie interpretiert wird, ein klein wenig sich verändert. Das hoffe ich. Ich verspüre, dass du immer noch in großer Trauer bist. Ja, das... mit großem Schmerz belastet bist. Das Beste ist ja, ich sag mir mal so, man sagt ja immer, Zeit heilt alle Wunden. Manche Wunden werden auch nicht durch die Zeit geheilt. Ganz genau. Und alles gut. Ich bin gespannt. Ich will hoffen, also ich wünsche es keinem, dem das Gleiche passiert ist wie mir. Weil ich war echt kurz davor, Schlussende auszumachen. Aber ich bin da. Der einzige Vorteil, den ich hatte, dass ich selber sozusagen die Beine unterm Arm genommen habe und gesagt, nee, du musst da weg. Wenn ich da unten geblieben wäre, ich hätte bestimmt auch irgendwas gemacht. Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft und wünsche dir alles Gute, André. Alles klar. Tschüss. Dir. Ciao. Unser Thema heute Nacht, meine Lieben, heißt Enttäuschung, Enttäuschungen. Erzählt mir von eurer größten und schlimmsten Enttäuschung. Wenn ihr so an euer Leben denkt, vielleicht ist es eine Sache, die gerade ganz frisch ist, mit der ihr noch zu kämpfen habt, wo ein Mensch euch vielleicht sehr enttäuscht hat. Vielleicht ist es auch etwas, was sehr lange zurückliegt und Stichwort, die Zeit heilt alle Wunden, aber dass diese Wunden eben auch nicht geheilt sind, dass eine Enttäuschung noch lange nachwirkt, obwohl es vielleicht 10, 20 Jahre vorbei ist. Seid ihr sehr schlimm verletzt worden? Seid ihr sehr schlimm enttäuscht worden von jemandem oder von irgendetwas? Meine Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Benny ist jetzt dran und Benny ist 20 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Benny, was war denn deine Enttäuschung oder um was geht's? Also ich bin einer von den 38.008 Personen, die vor circa 4 Wochen von den Lottoquoten enttäuscht wurden. Ah, hast du diese verrückte Zahlenkombination gewählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ganz genau. Oh, das war hart, ne? Ja, das war schon hart. Wie viele Richtige hattest du? Ich hatte 5 Richtige. 5 Richtige. Na Gott sei Dank nicht 6 Richtige. Wie bitte? Ich sag Gott sei Dank nicht 6 Richtige. Dann warst du noch... Ich glaub, damit wäre ich noch mehr zufrieden gewesen als mit den 5 Richtigen. Wie viel? Auch wenn der Gewinn sehr viel kleiner gewesen wäre. Ja, aber der Ärger ist riesig, ne? Wie viel hast du bekommen für deine 5 Richtigen? 379 Mark. 300. 379? Mark und 9. 90 Pfennig. 90 Pfennig. Und wie viel bekommt man so in der Regel? Ich weiß es gar nicht genau. Also von den vorherigen Ziehungen weiß ich es eigentlich nicht, aber die Woche drauf waren es über 13.000 Mark. Oh, das ist hart, ne? Da ja, hat man einmal im Leben fünf richtige im Lotto und dann sowas. Ja, genau. Aber ich meine, da habe ich mich schon geärgert. Dachte ich gerade, Gott sei Dank hast du die sechs richtige, denn das finde ich ja noch ärgerlicher. Wenn du normalerweise sechs richtige hast, bist du vielleicht ein gemachter Mann. Ja gut, aber bei den sechs richtigen wären es 200.000 gewesen, dann wäre der Ärger auch wieder... Ach, die haben doch noch 200.000 gekriegt? 200.000. Naja, stimmt, das ist dann noch ein bisschen schöner als 380 Mark. Ja. Was hast du mit den 380 Mark gemacht? Ich habe, das ist ein bisschen verzwackt, ich habe ein Auto geschenkt bekommen. Ja. Das schenke ich meiner Freundin weiter und das habe ich damit abgeholt, quasi die Transportkosten so gezahlt, kann man sagen. Also ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, das ging dann so. Bist du jetzt so enttäuscht, auch vom Lotto-Spielen überhaupt, dass du sagst, ich nie wieder? Nee, das nicht. Ich spiele jetzt ganz normal die Zahlen weiter. Wie, diese 1, 2, 3, 4, 5, 6? Genau. Also ehrlich? Ich hab immer einen ganzen Schein mit den gleichen Zahlen, die ich eigentlich immer spiele. Mhm. Und da ist dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6 eben auch dabei. Und ich glaube, alle 2,5 Millionen Jahre besteht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zahlenkombination sich wiederholt. Irgend sowas wohl. Also du musst schon gehört, ja. Du musst schon dann sehr alt werden. Ja, ich meine gut, aber das passt dann. Eine Lotto-Enttäuschung, davon hat uns Benny erzählt. Genau. Hoffentlich hast du demnächst mehr Glück. Okay, danke. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. Silvia, 33 Jahre alt. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Domian. Silvia. Ja, eigentlich meine größte Enttäuschung, die ich jetzt habe, ist meine eigene Beziehung. Muss ich dazu sagen, ich kenne die Menschen seit 3 Jahren. Es fing alles relativ gut an. Die Beziehung lief gut, bis hin am 6. August unsere gemeinsame Tochter verstorben ist durch einen tragischen Unfall. Wie alt war die Tochter? Die wäre 10 Monate geworden. Und wie ist das Kind umgekommen? Ich weiß nicht, ob du mit der Aspiration was anfangen kannst. Also praktisch, das Kind hat im Schlaf erbrochen und ist in dem Erbrochenen erstickt. Mhm. Du hast sie gefunden am Morgen? Nein, es war, muss ich dazu sagen, es war mittags gewesen. Ich habe das Kind zum Mittagsschlaf hingelegt und bin dann irgendwann nachmittags um 3:30 reingegangen und habe sie dann gefunden. Also sie hatte sich die Decke über den Kopf gezogen und wie ich sie rausgenommen habe, war sie durchgeschwitzt. Haut wie Pergamentpapier und eben blaue Lippen. Mhm. Eine Freundin war von mir hier gewesen und wir haben dann den Notarzt geholt. Haben dann meinen Partner verständigt auf Arbeit, der auch nach Hause kam. Hm. Und im Prinzip war es dann so gewesen, es traf eigentlich niemanden die Schuld. Aber irgendwo, muss ich sagen, hat er einen Schuldigen gesucht. Und in dir gefunden? Ja, er meinte zu finden. Er hat es nie ausgesprochen. Hm. Nie, eigentlich nicht ausgesprochen. Also erstmal ist das natürlich ein ungeheurer Unglücksfall, wenn ein 10 Monate altes Kind so verstirbt. Da sollte man ja vielleicht erstmal glauben, dass Eltern in der Trauer zusammenhalten und versuchen, sich gemeinsam zu trösten. Das war aber nicht der Fall bei euch. Also ich muss dazu sagen, er stammt auch aus sehr schwierigen Familienverhältnissen. Er war 7 Jahre im Heim. Mhm. Und hat auch so, muss ich dazu sagen, so nicht den richtigen Kontakt zu seinen Eltern gehabt. Sein richtiger Vater lebt nicht mehr. Seine Mutter hat wieder geheiratet. Und eigentlich hatte er in seiner Mutter den Beistand erhofft, also praktisch, weil sie hat dieselbe Erfahrung gemacht. Er hatte einen älteren Bruder, der 5 Jahre älter war wie er. Mhm. Und der ist mit 7 Monaten einer Lungenentzündung praktisch verstorben und er hat eigentlich irgendwo jemanden gesucht, mit dem er reden kann. Mhm. Und ich bin mal der Meinung, eine Mutter ist eigentlich, dass das eben praktisch in solchen Situationen auch das Ausschlaggebende war. Mhm. Er wurde von seiner Mutter enttäuscht. Sie war auch nicht auf der Beerdigung gewesen. Von eurem Kind? Nee, sie war nicht dort. Er hat demzufolge sich hingesetzt, ihr einen Brief geschrieben und eben durch das alles, was eben praktisch ihn all die Jahre irgendwo bedrückt hat, er musste raus. Da kam auch noch viel hoch aus seiner Vergangenheit. Ja, das und das hat sich alles letztendlich gegen dich gerichtet. Nee, aber im prinzipiellerweise fing er dann an, sich von allen praktisch, auch von mir und seiner ganzen Umwelt irgendwo abzukapseln. Mhm. Er hat niemanden an sich rangelassen und... Das liegt jetzt 3 Jahre zurück, sagst du? Nein, das war im August vorigen Jahres, am 6. August vorigen Jahres war das gewesen. Und wie hat sich jetzt... Ach ja, nee, vor 3 Jahren habt ihr euch kennengelernt, ja, ne? Du bist ja 3 Jahre mit ihm zusammen, genau so. Mhm. Und wie hat sich jetzt euer Verhältnis seitdem entwickelt? Also ich muss dazu sagen, es ist dann so weit eskaliert, dass ich gesagt habe, er möchte seine Sachen nehmen und gehen. Mhm. Er möchte sich eine Wohnung suchen, es geht so nicht mehr. Ist er gegangen? Er ist gegangen, aber eben der Kontakt ist nicht abgebrochen. Er hat gesagt, wir versuchen es mit einer Beziehung außerhalb, praktisch mit getrenntem Wohnraum. Mhm. Dass jeder erstmal den nötigen Abstand zu dem anderen kriegt. Mhm. Funktioniert es einigermaßen? Oder? Es funktionierte, muss ich sagen, eigentlich gar nicht, weil er war die meiste Zeit hier. Mhm. Hat dann einen riesengroßen fatalen Fehler begangen, hat dann irgendwo Geld gebraucht. Mhm. Er hatte auch einen Haufen Schulden aus, was weiß ich woher. Und die Wohnung gehört mir. Mhm. Ich habe den Hauptanteil der ganzen Kosten getragen, weil einer muss das ja tun. Er verdient auch nicht sehr viel Geld und habe ihn eigentlich auch finanziell sehr viel unterstützt. Herr Fing hat dann eben angefangen, irgendwo einen Ausweg zu suchen, zu Geld zu kommen. Hat er was geklaut bei dir? Nein, er hat nichts geklaut. Also das glaube ich nicht, dass er das machen würde. Mhm. Denn was hat er gemacht? Er hat sich für Geld verkauft. Seinen Körper für Geld verkauft. Wie, ist auf den Strich gegangen? Kann man so offiziell, nein, kann man nicht sagen. Also er hat eine Annonce in der Zeitung, also praktisch die mittwochs und sonntags bei uns erscheint. Callboy-mäßig oder was? Sowas in der Richtung. Für Männer oder für Frauen? Für beides. Hm. Oh Mann, da kommt ja einiges wirklich zusammen bei euch. Sicher. Ist denn das bis heute noch so unausgesprochen? Also ich muss dazu sagen, die ganze Sache ist irgendwo aufgeflogen, weil ich habe einen sehr großen Bekanntenkreis. Hm. Und wie das so ist, die lesen dann ja auch Zeitungen, stöbern auch mal sowas rein. Ja. Also das macht er nicht mehr heute? Nein, eine Freundin von mir hat die Telefonnummer, hat er das über Handy gemacht und hat dann die Telefonnummer eben praktisch und hat mich angerufen und sagt, hast du das denn schon gelesen? Ich wusste es. Ich wollte gerade aber auch fragen, ob bis heute noch in so nein, im Raum... Lass mich fragen. Ich meine was anderes. Ist bis heute denn so im Raum immer noch diese Schuldzuweisung, dass du an dem Tod des Kindes, dass du dafür verantwortlich bist? Er hat zu mir dann gesagt, nein, er gibt mir nicht die Schuld daran und es war eigentlich niemand schuld. Aber du nimmst es wir nicht reden richtiger. Darüber nicht, wir können darüber nicht reden. Und wenn dieses Thema dann irgendwo hochkommt, es kommt immer wieder hoch. Also ist das zu unserem heutigen Thema, ist das deine ganz große Enttäuschung? Ich bin eigentlich im Prinzip von Ihnen enttäuscht, von einigen Freunden, die dann einfach mal gesagt haben, also im Prinzip ist es jedem Menschen in meinem Umfeld peinlich, darüber überhaupt zu reden. Was würdest du dir denn jetzt von ihm wünschen, solange du noch mit ihm in irgendeiner Weise verbunden bist? Was könnte die Enttäuschung wieder wettmachen? Ja, ich habe auch ihm vorgeschlagen, dass wir dann eben mal zu so einer Beratungsstelle gehen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ja. Ich kenne ihn auch durch meinen Sohn. Und wie hat er darauf reagiert? Ja, wie reagiert er darauf? Er sagt zu mir, er ist ein Einzelkämpfer, er muss damit selber klarkommen. Und irgendwann wird der Tag kommen, da wird er drüber hinweg sein. Sein sehnlichster Wunsch ist ein Kind, nach wie vor. Bloß, siehst du die Perspektive, dass ihr nochmal zusammen ein Kind haben werdet? Die Klasse Jein, kann man sagen. Irgendwo na, sie sträubt sich das dagegen. Zu sagen, eben, ich finde auch, dass ich finde auch im Moment ist die Situation dafür nicht gegeben. Dafür ist eure Beziehung viel, viel zu sehr gestört. Und ich finde auch, dass er auf dieses Angebot eingehen sollte, das du gemacht hast, was ich auch in Ordnung finde, nämlich mal zu einer Beratungsstelle zu gehen, damit ihr mehr Klarheit in euer Verhältnis bekommt. Ich wünsche dir von Herzen, dass er darauf eingeht oder dass du dann irgendwann eine Konsequenz ziehen musst und sagst, es geht halt dann auch nicht mehr. Ja, sicher. Ich habe ja auch, muss ich doch sagen, dass mein größerer Sohn, der ist ja hyperaktiv, auch jetzt eine SPFH, sozialpädagogische Familienhelferin, die auch sich sehr einsetzt dafür und mit ihm auch darüber geredet hat und im Prinzip jederweise versucht hat, einiges aus seiner Kindheit und der Situation aufzuarbeiten. Aber wenn er sagt, ich sträubt dagegen und sagt, nein, ich muss damit alleine klarkommen und das ganze Umfeld ablehnt in dem Moment, ja. Auf Dauer kann er natürlich diese Position nicht halten. Ne, ist sicher. Das versuche ich ihm auch immer wieder klarzumachen. Du hast uns von deiner großen Enttäuschung erzählt, der letzten Zeit. Ich danke dir für das Vertrauen und wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss, Silvia. Tschüss. Michael, 23 Jahre alt. Hallo, Michael. Hallo, Domian. Also, ich bin von meiner Mutter enttäuscht worden. Ja, inwiefern? Das liegt jetzt genau 23 Jahre zurück, nach meiner Geburt. Meine Mutter hat mich mit 19 bekommen, hat in jungen Jahren ziemlich viel Mist gebaut, sag ich mal. Was weiß ich, Straße mit 13 abgehauen und wo man dann so überlandet. Und mit 19 kam sie dann zu meiner Großmutter an und sagte, ja, ich bin schwanger. Mhm. Dann haben meine Großeltern gesagt, ja okay, wir helfen dir da aus der Scheiße raus. Da ging es um dich. Bitte? Sie war mit dir schwanger. Mich, mhm. Genau. Mhm. Also wir ziehen nicht aus dem Sumpf raus, Rotlichtmilieu und alles Mögliche, was da so war. Also das hat mir meine Großmutter dann so berichtet. Mhm. Und wir helfen ihr, das Kind großzuziehen. Ja, dann hat sie mich zur Welt gebracht und ist dann nach den 3 Wochen abgehauen. Also hat mich liegen lassen im Krankenhaus oder was weiß ich. Im Krankenhaus? Einfach so liegen lassen? Ja, so hat meine Großmutter mir das erzählt. Genau weiß ich auch nicht. Mhm. Also wir haben relativ wenig darüber gesprochen. Und bist du dann zu deinen Großeltern gekommen? Ja, meine Großeltern haben sich dann bereit erklärt, mich zu adoptieren oder beziehungsweise die Vormundschaft zu übernehmen. Und bist du da aufgewachsen? Und da bin ich dann aufgewachsen. Und wo ist deine Mutter damals hin abgehauen? Was hat sie gemacht? Ja, das wissen wir alles selber nicht. Also die ist dann halt wieder abgerutscht in irgendwelche obiösen Etablissements und weiß nicht was. Da musste meine Großmutter sie auch ab und zu mal auslösen. Und sie hat sich nie damals um dich gekümmert? Nie. Sie hat nie gefragt, was macht der Kleine, wie geht's ihm, ist er gesund? Genau. Sie wollte dich gar nicht sehen? Nein. Ich habe wohl ab und zu mal eine Postkarte von ihr bekommen an diversen Tagen wie Geburtstag oder Weihnachten. Diese Postkarten sahen dann auch dementsprechend aus, irgendwelche Nackt-Hologramme aus irgendwelchen Puffs, sag ich jetzt mal, oder so. Was ich damals halt noch nicht begreifen konnte oder so. Ich habe mich dann halt gefreut, dass sich meine Mutter in Anführungsstrichen mal meldet oder so. Nun bist du 23 Jahre alt. Ja. Hast du sie heute gesehen? Hast du heute Kontakt mit ihr? Hast du sie mittlerweile mal gesehen? Nein, also vor 2 Jahren hatte ich eine feste Beziehung und ich habe mit meiner Freundin darüber gesprochen und sie so, ja, dann sitze ich doch mal, also dich beschäftigt das sehr, hat sie gesagt, und dann versucht er mal Kontakt aufzunehmen. Mhm. Das haben wir dann gemacht. Ich habe dann irgendwie die Nummer mal rausbekommen, sie hatte auch ab und zu mal angerufen. Also sie hat den Kontakt zu mir gesucht auch und hat angerufen, hat gesagt, ja, Michael, ich bin jetzt verheiratet und das, was früher war, das ist alles vorbei. Mhm. Und ich möchte dich doch gerne mal sehen und hin und her. Ich habe immer abgeblockt, weil sie mir auch nie gesagt hat, wer mein Vater ist. Mhm. Also ich bin südländischer Typ und sehe überhaupt nicht deutsch aus. Und ich wollte immer wissen, wer mein Vater ist, weil ich auch in der Schule immer gehänselt wurde. Mhm. Was weiß ich, Ausländer und bla bla bla. Hast du sie das? Sie hat mir das nie gesagt. Sie hat immer gesagt, ich kann dir das nicht sagen, weil sonst kriege ich Probleme und ich werde sonst bedroht und oder was weiß ich. Also der Kontakt hat nur gesagt, dass ich halt italienischer Abstammung wäre. Mhm. Also der Kontakt lief bisher nur übers Telefon, die paar Jahre. Übers Telefon und 85, wo mein Großvater dann gestorben ist, habe ich sie dann auch gesehen. 82 einmal und 85 einmal und seitdem war gar nichts mehr. Du hast sie auf der Beerdigung von deinem Großvater gesehen? Ja. Und wie hat sie sich, wie alt warst du da? 85 ist natürlich schon eine ganze Weile her. Ja, da war ich 11. 11. 10 oder. Wie, ich meine, du warst ein Junge, kleiner, eigentlich ein Junge. Ja, also ich hab sie immer als Tante Bärbel gesehen, also sie heißt Bärbel mit Vornamen. Ja. Und, na, wie hat sie sich dir gegenüber da verhalten, auf der Beerdigung? Ja, auf der Beerdigung hat sie in der zweiten Reihe gesessen, sag ich mal. Weil mein Großvater, das war nicht ihr leiblicher Vater, das war mein Stiefgroßvater, sag ich mal. Ja gut, aber nach der Beerdigung, da steht man ja, da sitzt zusammen irgendwie, hat sie sich mit dir beschäftigt, hat sie dich gestreichelt, hat sie dir was erzählt? Ja, sie hat dann 2 Tage bei meiner Großmutter gewohnt. Und da hast du ja auch gewohnt? Ja, da habe ich auch gewohnt und dann hat sie natürlich auch den Kontakt gesucht und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und das war Tante Bärbel, das war dir gar nicht klar, dass das deine Mutter war oder wie? Doch, so in gewisser Weise, aber ganz entfernt als irgendwie. Sie war halt da und das war auch alles irgendwie ganz ganz spaßig und witzig. Nur meine Großmutter fand das halt nicht so toll und dann stand ich halt in diesem Zwiespalt. Suche ich jetzt den Kontakt zu meiner Mutter und dass ich meine Großmutter nicht enttäusche. Und das war halt alles ziemlich schwierig. Und dann auf und davon, da war die Dame wieder weg, Tante Bärbel war weg und hat sich wieder einen Scheißdreck um dich gekümmert. Richtig. Genau. Und heute blockt sie auch ab und will sich nicht mit dir treffen und dir keine ordentlichen Auskünfte über deine Herkunft geben. Genau. Ich habe einmal den Kontakt zu ihrem Mann dann gesucht, ihrem jetzigen Mann, und er war wohl dafür, dass wir uns mal treffen oder dass ich auch mal runterkomme oder so. Und er meinte dann wohl halt am Telefon nur zu mir, ja, sie möchte das nicht und ich sollte sie doch jetzt in Ruhe lassen, damit Gras über die Sache wächst und so. Aber also entschuldige, wenn ich das so sage, aber ich finde, dass mit dieser Frau überhaupt nichts los ist. Ja. Das ist sehr schlimm, finde ich, was du da gerade erzählst, dass diese Frau, gut, damals, man könnte ja sagen, okay, die war 19 Jahre damals alt, war in den Turbulenzen der Jugend, des Lebens und kann man vielleicht irgendwie noch erklären und verzeihen, aber jetzt müsste sie so viel Rückgrat haben und sich ihrer Vergangenheit auch stellen, was für ein Quatsch, Gras drüber wachsen lassen, du bist ja da. Das ist ja dein Leben. Sie hat ja ein Leben in die Welt gesetzt. Feige ist sie. Das Interesse liegt jetzt auch gar nicht mehr so menschlicher Hinsicht an meiner Mutter oder so, sondern nur an meiner Herkunft, damit ich weiß, wo ich überhaupt herkomme oder eventuell auch, wer mein Vater ist oder so. Da lebt deine Großmutter noch? Bitte? Lebt deine Großmutter noch? Ja, die lebt noch. Und was sagt die über ihre Tochter? Wie beurteilt sie diese Frau? Also wir reden sehr, sehr wenig darüber. Mhm. Wie gesagt, an diversen Tagen meldet sie sich ab und zu mal mitten in der Nacht, ruft sie dann an, meistens stinkbesoffen oder so. Mhm. Und für meine Großmutter ist das Thema wirklich gegessen. Also ihre Tochter gestorben. Und Wie willst du weiter vorgehen? Willst du nochmal anrufen oder willst du sie jetzt erstmal auch in Ruhe lassen? Das kann man schlecht sagen. Also ich meine, wenn sie jetzt anrufen würde und würde sagen, pass auf, lass uns mal treffen und darüber sprechen oder so, würde ich schon darauf eingehen. Ja. Also natürlich auf Distanz. Und dann weiß ich nicht. Hat sie deine Telefonnummer? Das weiß ich nicht. Also ich hatte wohl mal die Nummer von ihrem Ex-Mann, von ihrem Mann rausbekommen und ich habe da auch noch ein paar Mal angerufen, aber da ist wohl jetzt kein Anschluss mehr unter der Nummer. Und wenn sie das will, kann sie den Kontakt ja auch sofort zu dir kriegen über deine Großmutter, ne? Wenn normalerweise sie, schon, aber ich habe wohl jetzt 2-3 Mal angerufen und auch gar nicht nach mir gefragt, aber naja. Sehr traurig, sehr traurig. Ich wüsste auch nicht, was du da jetzt noch weiter machen kannst. Wahrscheinlich erstmal wieder Zeit ins Land gehen lassen. In der Hoffnung, dass sich vielleicht doch noch irgendwie noch mal eine Situation ergibt, wo sich die Fronten wieder öffnen. Sehr schade, sehr traurig. Ja, kann ich gut nachvollziehen, dass du sehr enttäuscht bist, ja. Lieber Michael, danke für dein Vertrauen und alles Gute. Okay. Tschüss. Viel Spaß noch heute Abend. Ciao. Ja, Spaß ist gut bei dem Thema. Philipp, 20 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Enttäuschung heißt das Thema. Was fällt dir dazu ein oder was möchtest du erzählen? Ja, also ich bin jetzt total enttäuscht worden von meiner Schullaufbahn, kann man so sagen. Von der Schullaufbahn? Ja, also ich war jetzt kurz vorm Abitur und habe dann quasi einen Tag vorher gesagt bekommen, dass ich in Mathe eine 6 hatte. Und damit bin ich zum Abitur nicht zugelassen worden. Ach du. Und ich hatte alles eigentlich schon danach jetzt geplant, wie ich mir mein Leben dann auch vorgestellt habe. Aber hör mal, eine 6? Das ist so gravierend, das muss man doch vorher irgendwie erahnen, dass es dahin sich entwickelt. 6 heißt, man weiß nichts. Ja, genau, das ist normalerweise auch so. Da weißt du nichts in Sachen Mathematik? Nee, ich habe die Klausur 6 geschrieben, es ist leider nur noch eine Klausur, eine Vorabiturklausur. Mhm. Und bei München, da habe ich aber so viel mitgearbeitet, dass das, also ich würde sagen, nie und nimmer 5 oder schlechter wäre. Aber angeblich ist es doch 5, oder? Es ist 5 minus bewertet worden, war ermessen Sache des Lehrers, ob er mir eine 5 minus oder 6 gibt. Ja, wie gemein. Und er hat mir dann nicht den einen Punkt gegeben und dazu muss ich noch sagen, meine nächstschlechteste Note ist eine 3. Mhm. Also keine 4, keine 5 und keine schlechte Note. Und dann, hat dieser Lehrer was gegen dich? Ja, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich habe nie was bei dem gemacht, ich habe nie gestört, ich war immer da. Mhm. Ich hab, ja, und ich hatte jetzt eigentlich alles so geplant, dass ich jetzt dann mein Zivildienst mache und danach wollte ich halt auch eine Ausbildung machen, wenn es geht, irgendwie beim Fernsehen mit Studieren und ja, es geht halt alles ohne Abitur nicht richtig. Mhm. Ja, die Enttäuschung ist groß und es ist auch irgendwie gemein. Ne? Wenn es sich, es hängt jetzt an einem Punkt, ne? Ja. An einem Punkt. Das ist ein Ermessen des Lehrers. Ne? Genau. Und der sagen würde, okay, den Punkt hat er, dann kämst du durch. Ne? Ja, und im Parallelkurs war dasselbe und da hat ein Mädchen genau bei derselben Situation, hat der Lehrer gesagt, ja, in so einer Situation will ja keiner in das Leben verbauen, dann gebe ich dir den Punkt, hat den Punkt gekriegt. Es gibt keine Möglichkeit, Gespräche zu führen oder so. Ja, ne? Es ist jetzt sogar schon so weit gewesen, dass es vom Oberlandesgericht war. So weit schon? Ja, in der Kürze der Zeit? Ja, und heute habe ich dann gesagt bekommen, die Entscheidung, dass die aufgrund der fehlender Beweise und alles nicht so machen können, dass jetzt abgelehnt worden ist und damit ich meine Zulassung nicht mehr habe. Ach, also das geht so schnell in ja, also die Gänge? Ja, das war schon vor 3 Wochen, wo der Tag vor der Abiturprüfung war. Na, immerhin. Es war erst bei der Bezirksregierung und dann ist es nicht gekommen. Also sie hat nur einen Anwalt genommen und... Du bist mega enttäuscht? Ja, total. Können wir alle verstehen? Ja, ich weiß auch jetzt gar nicht, was ich machen soll, jetzt ohne Abitur ist. Ja, du machst das ja nochmal. Nee, das geht auf keinen Fall. Warum nicht? Bei uns auf der Schule jetzt durch den ganzen Prozess und alles geht das nicht mehr. Und ja, dann haben wir hier noch ein Gymnasium, das nimmt keine von unserer Schule. Ne, stopp, wieso? Also da werden die Kurse nicht angeboten. Du bist jetzt da völlig unten durch an der Schule oder wegen der Prozesse oder was? Ja, also nicht bei einigen Lehrern, aber ich habe ja durch die Schuldirektorin und ja, diesen Mathelehrer jetzt und ja, und in dieser Schule kann ich das vergessen. Also die Direktorin steht auch nicht auf deiner Seite? Ne, die hat das auch alles ein bisschen langsam alles bearbeitet. Mhm. Ist natürlich schwierig, einen, die 13, dann auf einem anderen Gymnasium zu machen. Ne? Dann, genau, weil die haben auch anderen Stoff dann gerade in den Leistungskursen andere Sachen gelernt und da kommt man auch nicht so leicht mehr rein. Und deswegen dennoch würde ich mich da jetzt ganz schnell kundig machen, ob du in einer anderen Stadt das vielleicht hinkriegen könntest. Du wohnst dann in einem kleineren Ort? In Welschlossbach. Ja, gut, dann ist Köln nicht weit. Nein, naja. Nur ich habe jetzt damals war es aus eigenem Verschulden in der 8. Klasse mein Jahr wiederholt. Deswegen bin ich jetzt eh schon was älter und jetzt hatte ich alles schon sicher, die zivilen Stellen, und hatte auch schon vorbereitet und das. Ich meine, die andere Sache ist, Philipp, du hast immerhin durch die 12 hast du die Fachhochschulreife. Ja, Fachabitur habe ich auch geschafft. Ja, genau, das hast du. Und wenn das Schicksal dir jetzt so übel mitgespielt hat und es wirklich keine Möglichkeit gibt, dass du das Abi nachmachen kannst, dann sieh doch zu, dass du auf einer Fachhochschule erstmal eine Weile studierst und es gibt ja auch Möglichkeiten, von der Fachhochschule auf eine Universität zu wechseln, nach einer gewissen Zeit. Ja, nur ich habe mich da jetzt auch schon so viel erkundigt, ich wollte unbedingt in dem Bereich Medien was machen und eben war da nicht so viel was. Ja, aber irgendwelche Mittel und Wege wird es da schon geben. Du musst jetzt sehen, dass du dich nicht hängen lässt. Ne? Jeder Mensch versteht, dass du völlig am Boden zerstört bist und dass das ganz, ganz schlimm ist im Moment für dich. Ja, das ist unfair. Ich kann nicht verstehen, wie ein Mensch dahin, aber wenn es um einen Punkt oder den Punkt geht, also selbst andere Lehrer aber nicht begreifen. Dennoch, jetzt ist es, wie es ist und du müsstest jetzt irgendwie so auf den Shampoo kommen, jetzt erst recht. Ich zeig's euch jetzt. Ich mache meinen Zivildienst und eruiere jetzt schon mal einen interessanten Fachhochschulbereich, der mich interessiert. Ja, und gehst über die Fachhochschule auf die Uni irgendwie. Ja. Das wird schon werden. Das ist jetzt eine bittere Pille, die du schlucken musst. Aber ich glaube, das wirst du schon schaffen. Vielleicht bist du sogar sehr motiviert durch diese Ungerechtigkeit, die dir da angetan wurde, voll durchzuziehen, wenn du erstmal studierst. Ja, was genau möchtest du machen? Also ich hatte Sportpublizistik als Ziel. Gut, ich bin jetzt ja keine Berufsberatung, das weiß ich nicht genau, wie man das jetzt anstellt. Aber da wird es irgendwelche Mittel und Wege geben, zumindest in verwandte Bereiche reinzukommen. Kopf hoch, Junge. Ja. Philipp. Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. 1.33 Uhr und 22 Sekunden und jetzt gibt's eine kleine Pause. Sekunden Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian und unser Thema heute Nacht heißt Enttäuschungen. Welche ganz großen Enttäuschungen gab es in eurem Leben bisher? Was war die größte Enttäuschung überhaupt? Die Enttäuschung, die euch unglaublich traurig gemacht hat, an der ihr vielleicht heute noch zu beißen habt, und die Enttäuschung, die euch vielleicht auch so sehr wütend gemacht hat, dass es heute noch in euch hochkommt, wenn ihr daran denkt. Oder vielleicht ist es auch ganz aktuell und ihr habt Lust, mir darüber zu erzählen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Herzlich willkommen, sage ich jetzt zu Gregor. Und Gregor ist 23 Jahre alt. Ja, hallo Jung. Wunderschönen hallo. Morgen. Ja, hallo. Also ich muss sagen, Trauer und Wut sind genau die beiden Worte, die mir im Augenblick zu dem Thema Enttäuschung einfallen. Erzähl mal. Und zwar war ich 4 Jahre lang mit einer Frau zusammen. Und ich muss sagen, das war auch eine sehr schöne Zeit. Wir hatten auch viele Schwierigkeiten, sind durch viele Tiefen und Höhen gegangen. Und hatten eigentlich auch ein sehr positives Umfeld, viele Freunde, viel gemacht und so. Hatten eine sehr schöne Zeit gehabt. Und vor einem Jahr habe ich einen Kerl kennengelernt, über einen Unisport, und irgendwie ihn auch so gleich aufgenommen in den Freundeskreis und assimiliert, wie man so schön sagt. Und eigentlich auch, ich bin einfach so, ich habe meist als Freunde mehr Frauen als Männer und habe so ein bisschen Probleme, Männern zu vertrauen. Und hab mir dann irgendwann, weil meine beste Freundin sagte, ich kann da nicht immer so eine Paranoia schieben, irgendwann gesagt, okay, lass mich drauf ein, gib ihm einfach auch die Chance, sich dessen einfach, also einfach auch zu zeigen, dass es nicht immer so sein muss, wie ich mir das in meinem Kopf so ausmache. Mhm. Und jetzt hat sich meine Freundin vor 3 Monaten von mir getrennt, was mich sehr verletzt hat, was mir sehr wehgetan hat, aber was irgendwo an der Stelle richtig war. Das hat eine Weile gebraucht, dass ich das so eingesehen habe, aber ich denke, sie hat durchaus recht gehabt damit, dass sie das so gemacht hat. Welche Rolle spielt dieser Freund jetzt? Er ist jetzt ihr neuer Freund. Ach, er ist ihr neuer Freund. Mhm. Er hat sie über dich kennengelernt? Ja. Also ich habe ihn im Freundeskreis integriert und wir haben uns halt oft getroffen und so. Und er hatte jetzt auch eine Freundin für 3 Monate und hat jetzt im Prinzip, was ich jetzt im Nachhinein rausgekriegt habe, die mich intrigiert, hat mich versucht, bei Freunden also schlecht zu machen. Hast du also im Nachhinein erfahren? Das habe ich im Nachhinein erfahren. Hatten die beiden denn, also deine Ex-Freundin und dein Ex-bester Freund? Das war nicht mein bester Freund. Na gut, aber ein guter Freund. Ja. Wie ich dachte. Mhm. Ja. Hatten die parallel zu euch schon was miteinander? So kann man nicht sagen. Also jetzt nicht irgendwie beziehungsmäßig oder dass die irgendwie mal im Bett gewesen sind oder so, aber ich hatte vor einem Dreivierteljahr schon eine Vermutung in die Richtung. Mhm. Und habe auch Bild drauf angesprochen. Und darauf wurde mir gleich abwertend und abweisend. Also ja, wir haben da zwar mal Schmetterlinge im Bauch gehabt, aber nein und... Na, aber immerhin, wenn man das sagt, ne? Wir haben schon Schmetterlinge im Bauch, da werden bei mir aber alle Warnsignale angegangen. Waren auch. Also ja. Ich war misstrauisch bis ins Mark. Mhm. Nur das wurde mir dann vorgehalten und meine damalige Freundin, meinte dann, ich würde die Beziehung belasten. Mhm. Und hat sie das gesagt mit den Schmetterlingen oder er? Beide. Ja. Auf wen bist du jetzt mehr wütend und zornig und traurig? Also, und weswegen wütend, bist du? Wütend bin ich auf beide. Mhm. Aber nee, also wütend war ich auf beide. Die Wut ist eigentlich schon wieder einer ziemlichen Klarheit, die mich ansetzt. Das hat mich auch so schockiert. Und das ist das, wo ich vielleicht einen Tick den Rat bräuchte. Und zwar, also ich habe heute mit ihr zum Beispiel schon wieder telefoniert. Mhm. Und sie ist für mich trotz alledem noch ein wertvoller Mensch. Mhm. Ich kann das nicht schwer erklären, aber sie hat mir wehgetan, sie hat es bewusst getan, weil ich ihr auch klipp und klar gesagt habe, dass ich das nicht akzeptieren kann, wenn das so passieren sollte. Mhm. Aber irgendwo weiß ich zum Beispiel, wenn ich mit ihr rede und ihr was erzähle, dass es bei ihr bleibt und wenn sie mir was verspricht, dass ich dem Versprechen trauen kann. Mhm. In welcher Hinsicht meinst du, brauchst du einen Tipp oder eine andere Meinung? Die Sache betrifft eigentlich mehr ihn. Mhm. Also auf ihn bin ich eigentlich viel wütender, weil für mich irgendwo dieser Kodex, die Frauen von Freunden sind einfach tabu. Mhm. Und ich fordere einfach von meinen Freunden das Gleiche, was ich bereit bin zu geben. Mhm. Und der Tipp, also ich empfinde ihm gegenüber nicht nur Wut, sondern ich will ihm einfach, ich habe richtig Hassgefühle, kann man sagen. Weil ich so enttäuscht bin. Was willst du machen? Also jetzt für irgendwelche Hasstrianen, jetzt dieser körperliche Gewalt oder so, das wäre sicherlich eine Kurzschlussreaktion, da bin ich eigentlich zu rational zu. Aber du hast irgendwas im Kopf? Ja, nein, ich bin einfach irgendwo in gewisser Weise hilflos, weil, wie gesagt, das war ein großer Freundeskreis, ein sehr enger Freundeskreis und ich fühle mich einfach irgendwo jetzt hilflos in gewisser Weise, weil wenn ich versuche, die beiden rauszudrängen, bin ich der Verlierer. Ich kann mich aber nicht rausnehmen. Du weißt nicht, wie du jetzt mit dem Hass umgehen sollst. Den du diesem Mann gegenüber empfindest. Überhaupt nicht. Ich weiß einfach, dass ich Schnittstellen habe, denen ich nicht ausweichen kann und will, wo ich ihm über den Weg laufe. Ja. Ich weiß nicht, wie ich mit ihm umgehen werde und will. Hast du irgendwann mit dem mal geredet? Habt ihr mal Tacheles geredet? Seitdem ich jetzt das offiziell weiß nicht. Davor hat er mal, das ist ja das Allerschärfste. Als ich die Probleme mit meiner Freundin hatte, hat er mir immer so das Gesprächsangebot gemacht, hat gesagt, lass uns drüber reden, hat mir zugehört, hat das einmal umgedreht und hat es weitergetragen. Und das sind Sachen, die ich erst hinterher erfahren habe. Also auch im Freundeskreis. Er hat einfach, die Sache ist die, dass ich einfach in bestimmten, ohne mich jetzt herausheben zu wollen, ich hatte die Frau, in die er sich verliebt hatte, ich hatte die Freunde, die er schau fand, ich bin ein bisschen älter als er. Also er hat sich so mein Leben einfach bewusst und er ist einfach tierisch neidisch gewesen. Und er hat sich richtig ausgenommen jetzt, ne? Er hat sich überall reingeknallt. Er hat einfach voll in dein Leben reingeknallt. Ja, ne? Ja. Mhm. Hast du dich so weit im Griff, dass du zumindest ihm mal so einmal richtig die Meinung sagen könntest? Nein. Nein. Mhm. Nein. Deswegen meine ich den Kontakt. Dann will ich aber Folgendes sagen. Ich glaube, keiner kann das besser nachvollziehen. Oder ganz, das nur, nee, so kann man es nicht sagen. Ich sag's so, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du empfindest. Mich wundert zum einen, dass du wieder so ein doch ein spannendes Verhältnis zu deiner Freundin hast. Weil ich wäre. Falsch. Ja, aber doch, naja, aber. Also ich habe ihr heute am Telefon gesagt, ich bin noch wütend auf dich und ich finde doch, du hast dich total scheiße verhalten. Weil zu dieser Geschichte, Gregor, gehören zwei und das ist deine Freundin genauso schuld wie er. Auf jeden Fall. Aber ich will, ist es ja, gut, ich will dir das gar nicht einreden. Wenn du mit ihr irgendwie jetzt da ein Level findest, ist es ja in Ordnung und umso besser. Das, was jetzt diesen Typ angeht, finde ich, dass das Klügste ist, wenn du versuchst, das zu ignorieren und dem, soweit es irgend möglich ist, aus dem Weg zu gehen. Mich aus dem Ring begeben. Ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Sei souverän. Sei souverän, indem du schweigst. Weil sonst machst du dich eh nur lächerlich und du bewirkst gar nichts. Überhaupt gar nichts. Da braucht meine Überlegung, weil ich frage mich, ob ich halt damit doch nicht einfach zu viel Schwäche preisgebe. Ich habe ja auch gesagt, nein. Wenn ich mich in seinen Ring begebe und nach seinen Regeln kämpfe, bin ich der Verlierer. Wenn ich mich einfach raushalte und drüber lache. Nein, du brauchst ja nicht drüber lachen, aber halt dich einfach raus. Es ist jetzt die Frage, wie stehst du in eurem Freundeskreis am besten da und wie stehst du für dich selbst auch am besten da? Ich habe Angst, muss ich ehrlich sagen. Ich habe Angst, dass mir das alles wegbricht. Nee, das bricht dir nicht weg. Das bricht dir vielleicht viel eher weg, wenn du dich laufen lässt und wenn du dich richtig auskotzt emotional. Mhm. Ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist. Ich glaube, dass du musst jetzt einfach mit diesem Hass erstmal eine Weile leben und in dir belassen. Ignoriere diesen Mann, soweit es möglich ist. Versuche, deine Freunde zu halten. Geh ihm aus dem Weg. Schneide ihn, wo es irgend denkbar ist. Und versuch, da durchzukommen. Ich hoffe, dass dieser Hass sich ein bisschen auflöst. Du meinst also einfach auch wirklich mich auch nicht provozieren lassen oder irgendwas in der Richtung? Ja? Nein. Nee. Hab immer... Nur wo lasse ich den Hass? Ja, das ist das große Problem. Weiß ich nicht. Musst du irgendwie versuchen, ihn runterzuschlucken, ihn dir zu verarbeiten. Erzähl es anderen Leuten, erzähl es deinen Freunden, denen du es erzählen kannst. Red viel drüber. Das hilft schon. Aber lass die Finger von diesem Typ, ignoriere ihn. Sei so souverän. Das ist so furchtbar schwer, dieses Bedürfnis niederzukämpfen, ihn einfach zu brechen. Weiß ich. Aber das ist so ein blindes Rachegefühl jetzt im Moment, was eigentlich gar nichts bewirkt. So bekämst du die Frau übrigens auch nicht mehr zurück. Das ist mir völlig klar. Da habe ich auch keine Ambitionen mehr. Wie ich schon sagte, ich denke, die Trennung war das Richtige. Das ist eine ganz schlimme Phase, in der du da bist, in der du gar nichts anderes kannst, als die Schnauze halten und und durch, ja. Das glaube ich. Meine Lebenserfahrung und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Ja. Mach mal zu. Was? Und du meinst, wird es besser? Irgendwann versickert das, ja. Da wächst. Ich habe nur die Angst, ihm irgendwann zu verzeihen. Was? Ich hoffe nur, dass ich ihm nicht irgendwann verzeihen. Nee, das muss ja nicht sein. Das wird immer ein rotes Tuch bleiben. Aber irgendwann ist er dir egal. Und das ist das Ziel. Er muss dir irgendwann völlig egal. Klasse, ja. Ja, mach's gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Hagen, 21 Jahre alt. Ja, hallo. Ich habe ein Problem mit meinen Eltern. Also ich bin mächtig enttäuscht über die. Was ist denn geschehen? Also die Sache ist, ich bin seit circa 4 Jahren drogenabhängig. Hat angefangen, ich habe gekifft, geraucht und Ecstasy. Und jetzt seit circa 2 Jahren hänge ich an der Nadel. Ja, und das ist so vor einem Jahr rausgekommen. Und seitdem lassen mich meine Eltern ziemlich doll hängen. Was heißt denn hängen lassen? Also die haben mich von zu Hause rausgeschmissen und... Ja, ich komme jetzt einfach nicht mehr mit denen klar. Hast du überhaupt die wollen gar nichts mehr mit mir zu tun haben. Statt mir zu helfen, treten die mich in den Arsch. Hast du überhaupt noch Kontakt mit denen? Überhaupt nicht mehr. Überhaupt nicht also, mehr. Also, wenn ich meine Eltern auf der Straße sehe, zum Beispiel meine Mutter, habe ich gestern erst gesehen, die hat mich nicht angeguckt. Die hat dich nicht angeguckt? Die hat gar nichts gesagt? Nicht beachtet, gar nichts. Was verlangen deine Eltern von dir? Was haben die gesagt? Naja, ich soll sofort aufhören mit der Scheiße, gar nichts mehr machen und... Ja, bloß das, ich bin da im Kreis, da kommt man einfach nicht mehr raus. Ich bin bereit aufzuhören, sofort zu machen, bloß das ist alles ziemlich anstrengend. Hast du denn schon Anläufe unternommen? Ja, natürlich. Ich war bei mehreren Drogenberatungsstellen, bei Drops. Die wollten mir einigermaßen helfen, der Herr Wendler zum Beispiel. Und naja, bloß die Sache ist die, immer wenn ich den Weg dahin genommen habe, dann haben sich irgendwelche Leute in den Weg gestellt. Welche? Wer denn? Wer denn? Naja, ich muss dazu sagen, ich gehe seit 2 Jahren anschaffen und so da ein gewisser Herr, der stellt sich dann um einen Weg. Also wenn ich zur Drogenberatungsstelle gehen will. Ein Kunde? Ein Zuhälter? Ja. Ein Zuhälter? Der Anjekov. Was? Der Anjekov. Ja, das ist so hier bei uns in der Szene derjenige, der alle Zügel in der Hand hat. Mhm. Ja. Das heißt, du. Und ich habe auch ziemlich große Angst vor dem, weil im letzten Jahr ist der René auf einmal verschwunden gewesen und es hat keiner was von ihm gehört oder gesehen. Mhm. Was würdest du dir denn von deinen Eltern wünschen? Was sollten ja, dass sie mir zur Seite stehen, mir zur Seite stehen, mich da einfach rausholen aus dem ganzen Dreck. Mhm. Mit mir weggehen irgendwo hin, weil die. Wissen deine Eltern, dass du anschaffen gehst? Ja, also ich denke es mir mal, dass sie es wissen, dass es aus. Weil ich habe annonciert in einer Zeitung und da haben sie die Anzeige, glaube ich, rausgeschnitten und bei mir auf den Tisch gelegt. Ich weiß, ob es meine Eltern waren oder meine Schwester. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nein, die Schwester. Schwester. Wie war denn das Verhältnis früher zu deinen Eltern? Eigentlich wunderbar. Naja, was heißt wunderbar? Ich habe mit 15 die Schule abgebrochen, da standen sie mir auch noch zur Seite. Mhm. Haben mir eine Lehrstelle besorgt und sowas. Mhm. Mhm. Und naja, das durch die Drogensucht konnte ich das einfach nicht mehr halten. Ja. Wie ist das überhaupt gekommen, dass das so eskaliert ist mit der Drogensucht? Ja, man bewegt sich da in einem Kreis, da kommt man einfach nicht mehr raus. Mhm. Das fängt ganz harmlos an, mit Partys und so. Mhm. Und dann auf einmal ist man da kommt man nicht mehr raus. Plötzlich hängst du an der Nadel. Wissen deine Eltern eigentlich, in welcher extremen Notlage du bist? Mit allem drum und dran, was du mir gerade erzählt hast? Auch mit deiner Angst? Wissen die das? Alles richtig? Ja, die halten Drogensucht nicht für eine Krankheit. Nee, du bist ja nicht nur... Nein, es geht ja nicht nur um die Drogensucht. Du bist ja auch in anderen... Nee, natürlich. Wissen die das? Die können sich so in diesem Ausmaße, wissen sie es nicht. Also sie denken eben, alles das, was ich tue, ist einfach nur Verbrechen und das geht alles nur von mir aus. Mhm. Ich hatte ja bis jetzt auch nicht die Möglichkeit, mit ihnen darüber zu reden. Mhm. Darf man aufhaken. Ich möchte, dass wir dieses Gespräch jetzt in der Öffentlichkeit nicht fortführen. Ja. Ich möchte aber gerne, dass wir, das heißt jetzt meine Redaktion und auch meine Psychologin, jetzt mit dir redet. Ich bitte dich sehr, dass du jetzt direkt erreichbar bist. Wir werden dich sofort anrufen wieder. Leg mal bitte auf und wir rufen dich an. Ich finde, es gibt noch viel zu besprechen, aber das machen wir mal nicht in der Öffentlichkeit. Ja, aber eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich euch sowieso nur abgerollt habe. Dass du mich abgerollt hast? Ja. Was heißt das? Ich habe mir alles nur ausgedacht. Finde ich völlig beschissen. Warum machst du das? Weißt du, das ist wirklich... Spaß. Ich wollte einfach mal mit dir reden. Ja, aber bleib mal dran. Weißt du, warum ich das beschissen finde? Warum? Ja, soll ich dir mal sagen, warum? Ja. Ich hab da überhaupt gar nichts gegen, wenn du mir jetzt eine schräge Story erzählt hättest. Ja. Aber das, was du gerade erzählt hast, in einer solchen Misere stecken tausende von jungen Leuten, jungen Männern. Natürlich. Und du machst dich halt. Alle selber, weil es einfach ein Abschaum ist. Das ist der Abschaum dieser Welt. Hör mal auf, lass mich, hör mal auf. Und auf deren Kosten hast du... Ja, komm, vergiss es. Auf deren Kosten hat er sich jetzt lustig gemacht. Es geht weiter mit Verena. Und Verena ist 19 Jahre alt. Hallo? Verena, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Also ich wollte sagen, ich bin fürchterlich enttäuscht von der Männerwelt hier in Deutschland. Mhm. Die Sache ist so, ich bin 1,90 Meter groß, ich bin nicht heftig und ich bin auch nicht super dick oder so. Mhm. Und ich habe, muss ich sagen, sehr selbstsicheres Auftreten, ich bin ein bisschen nervös. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, die Männer haben Angst vor mir. Weil du so groß bist? Ja, weil ich so groß bin. Also irgendwie auf der einen Seite... Kann natürlich sein, ne? Bitte? Ich kann natürlich sein. Ich bin fast sicher, dass es so ist. Ich bin fast sicher. Ja, die Sache ist ganz einfach. Irgendwo sagen sie nach außen, ja, wir wollen eine Frau, die auch gegen uns hält und gegen uns powert. Aber auf der anderen Seite habe ich halt immer wieder das Gefühl, die suchen doch so ein kleines Heimchen am Herd, was halt gerne putzt und hast du nicht gesehen. Ich weiß nicht. Ja, ich will dir mal was Ehrliches sagen. Ja. Ich könnte auch nicht mit einer Frau, die größer ist als ich. Ja, ich will ja auch keinen Mann, der kleiner ist als ich. Ich möchte ja schon einen, der größer ist als ich. Aber trotzdem, selber die habe ich echt, wenn ich so... Ich meine, da ist das Angebot natürlich sehr gering, ne? Die müssen ja, dann ja wirklich, alle, die weit über 1,90 bis 2 Meter groß sind. Ja, ich weiß. das ist es ja gerade. Und wenn, habe ich so das Gefühl, die haben immer eine kleine Freundin. Wirklich, die Freundin, die geht denen vielleicht gerade bis zum Bauchnabel. Ja, das ist nicht übertrieben. Ja, das war echt. Das ist ein Phänomen von vielen großen Männern, dass die immer diese kleinen Mäuschen haben. Ja, genau. Ja, ja. Ich finde es fürchterlich, ehrlich. Ich bin jetzt halt schon, also ich bin 19. Du bist schon 19 Jahre und hast wie viel schlechte Erfahrungen schon gemacht? Oder frage ich anders? Drei. Schlechte Erfahrungen. Zwei waren kleiner, einer war genauso groß wie ich und der ist jetzt seit ungefähr einem Monat wieder bei seiner Ex-Freundin. Das ist fürchterlich. Wirklich. Das ist wirklich schlimm, da kann man gar nichts machen, da muss man einfach mit leben, ne? Ja, da kann man einfach nur sagen, scheiß Männerwelt, dass die so gestrickt sind, wie sie gestrickt sind. Vielleicht solltest du einem Club der großen Menschen beitreten. Ja, das habe ich auch schon, weil ich habe es auch schon gehört, es gibt sowas. So einen Club und so, aber ich habe nun mal keinen Internetanschluss und dann so da dran zu kommen, ist schwierig. Ja, glaube ich nicht. Wahrscheinlich klingen jetzt mal schon die Telefone und bieten dir irgendeinen Kontakt an, den wir gerne weiterleiten. Ja, das wäre wunderbar, den könnt ihr gerne weiterleiten. Ja, ja. Also ich meine, das ist natürlich eine Möglichkeit, zumindest Gleichgesinnte in dem Sinne zu treffen irgendwie oder mal ein bisschen auszuspähen. Ja, sicher. Ich muss dazu sagen, ich war auch schon bei Maisa in einer Sendung zum Thema Powerfrauen. Oder da ist aber 2 Jahre her, da war ich 17 und da hatte ich im Fernsehen ausdrücklich gesagt, ich würde gerne nur Männer haben, die größer sind wie ich. Ja, weißt du, von wem die Zuschriften kamen? 1,70, 1,75. Wie? Und von keinem wirklich großen Mann? Ja, doch, da waren ein oder zwei bei, aber die kamen dann aus München und aus Bremen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht mehr so genau, ist lange her. Aber also Verena ist auf Freiersfüßen, ne? Ja. Kann man sagen. Sie sucht einen großen Mann. Er darf gerne auch über 2 Meter groß sein. Ja. Gerne. Und du guckst natürlich auch dann gerne hoch zu den Männern? Ja, auf jeden Fall. Aber er darf nicht kleiner sein. Nee, also das ist, ich weiß nicht, es ist vielleicht sehr festgefahren von mir, aber... Also ich wäre dir zu klein, glaube ich. Ich bin 1,84 Meter groß. Aha. Ist zu klein, ne? Ja, würde ich sagen. Ja, genau, wir beide kämen nicht zueinander. Wir müssen dann immer mit so Plateauschuhen hinterherlaufen. Das ist es ja, die habe ich ja auch noch im Schrank. Also ich bin ja nicht so, dass ich das verstecke. Also ich habe auch Plateauschuhe, die sind 14 cm ist mein höchstes. Ja, das darfst du nicht anziehen, Verena. Doch. Du bist ja völlig weg. Ja, bitte, aber die Schuhe gefallen mir, was soll ich denn machen? Die musst du verbrennen. Wenn du mit deinen 1,90 Meter noch mit Plateauschuhen rumläufst, kriegst du niemanden. Ja, aber teilweise ist es dann schon spaßig. Das sind dann, weißt du, wenn ich die anziehe, sind so Abende, wo ich dann sage, boah, heute Abend zeigst du dir allen, du gehst einfach raus und sollen nur sagen, was sie wollen, das ist dir so scheißegal. Und man ist halt immer Blickfang, ne? Man hat über den Überblick, aber man ist auch immer Blickfang, also. Also vielleicht meldet sich ja der Club der großen Menschen bei uns und dann stellen wir einen Kontakt hier zwischen euch beiden. Ja, das wäre nett. Ich hoffe für dich auf einen großen Mann. Ja, ich hoffe für dich auch. Tschüss, Irene. Okay, tschüss. Tschüss. Ich muss mal was sagen, gerade zu diesem Fake-Arschloch, der hier angerufen hat. Wisst ihr, dass mich das sehr ärgert? Das ärgert mich nicht, wie ich gerade auch schon angefangen habe zu erklären, wenn das irgendwie eine schräge Geschichte ist. Mich ärgert das immer sehr, wenn Leute auf dem Puckel von schwerst betroffenen Menschen und wenn jemand an der Nadel hängt und in einer solchen Notlage ist, wie er sich gerade dargestellt hat, das gibt es ja wirklich. Wenn darüber Scherze gemacht werden, das gehört sich einfach nicht. Und das finde ich zum Kotzen. Zum Kotzen. Ärgert mich sehr, ist sehr enttäuschend, halt auch passend zu unserer Sendung. Silvio, 26 Jahre. Ja, hallo Domian. Geh mal ein bisschen näher ans Telefon. Ja, hallo Domian. Ja, Silvio. Ja. Von wem oder von was bist du enttäuscht worden? Ich wurde von meinem Vater sehr enttäuscht. Vom Vater? Ja. Inwiefern? Da hat er mit meiner Freundin geschlafen. Der Vater hat mit deiner Freundin geschlafen? Ja. Erzähl mal in den näheren Umständen. Wie lange warst du mit dem Mädel zusammen? Ich bin noch zusammen. Du bist noch mit der zusammen? Ja, ja. Wie alt ist die? Sie ist 22. Und wie alt ist der Vater? Warte mal, da ist 53 Jahre. 53. Wie lange seid ihr zusammen? 3 Jahre. Und wann ist das vorgefallen? Vor einem halben Jahr. Und wie kam es dazu? Ja, sie hat mir erzählt, sie hat sich auch entschuldigt bei mir. Sie hat erzählt, also er wollte das von dort und sie hat mir nicht getraut zu sagen. Also hätte sie irgendwie unter Druck gesetzt. Wie hat er sie denn unter Druck gesetzt? Weißt du das? Ja, sie traut sich auch nicht weiter darüber zu sprechen, wenn ich so fahre oder so. Jetzt hat sie erzählt, es war öfters. Wie? Das ist das eine Mal. Also sie hat nicht bloß einmal mit mir geschlafen. Ach, es war sogar öfter? Ja, es war öfter. Ne? Wie oft denn? 2 oder 3 Mal. Und sie erzählt ja nicht, wie die genauen Umstände sind und... Nee, nee. Das war, ich hab's mitgekriegt, ich bin in der Nacht zurückgekommen, ich wollte rüberfahren nach Bayern, wegen Zwecksarbeit, bin selber wieder nach Hause gefahren und da war er dort bei mir gewesen, in der Stube. Und da war deine Freundin auch? Jo. Du hast sie also in Flagranti erwischt? Ja. Und was hat dein Vater gesagt? Gar nicht, da ist hoch und ist raus. Kein Wort gesagt? Nein. Hast du ihn dir hinterher mal zur Brust genommen? Ja, ich habe ihn seitdem, ja, er kam an, hat sich entschuldigt und hat geheult und was weiß ich nicht alles. Er hat sich entschuldigt und er hat geheult? Ja, er hat geheult, ne. Ja. Aber es hat sich herausgestellt, dass es hier doch an dem nicht so ist, was er nicht ehrlich meint. Hinterher ist er hingekommen, also hat sie, also meine Freundin auf der Straße angehalten, mit dem Auto, und hat zu ihr gesagt, was hat er zu ihr gesagt? Ach so, ja. Es würde mir leid tun, und ob sie mal einen Abend um eins oder in der Nacht rauskommen könnte, dass sie sich alleine mit unterhalten wollte. Dass er sich alleine mit dir unterhalten wollte? Mit meiner Freundin. Mhm. Mit meiner Freundin. Das hat ihm auch gesagt. Jetzt muss ich erstmal Klartext. Wieso bist du mit dieser Frau noch zusammen? Da stimmt doch was nicht. Das ist eine erwachsene junge Frau. Warum macht denn die das mit? Tja. Sie hat gesagt, sie konnte nicht anders. Ja, dann soll sie dir bitte genau erklären, was da vorgefallen ist. Hat er ihr eine Pistole vor die Nase gehalten oder was? Ja, hat nur gesagt, wenn das rauskommt, weißt du, was passiert. Ja, nur ist es ja rausgekommen, ja, du weißt es sicher, ja. Ne? Du weißt es ja. Hm. Also, Sie haben zwei Kinder zusammen? Ihr habt sogar Kinder zusammen? Ja. Also, ihr lebt in einer richtigen Familie, in einer richtigen Familie. Ja, ne? Wir hatten uns hier ein Haus gekauft. Boah, wie kannst du denn damit umgehen? Ist das nicht alles zerstört in dir? Ja, bei uns zu Hause mit der Familie auch, ja. Meine Mutter war die wollen in euch schon länger zusammen, so verheiratet. Weiß deine Mutter das auch? Ja, klar, ne? Macht sich da selbst schon fertig, ja. Die kommt auch nicht drüber weg. Hast du nicht ständig Angst, dass das immer wieder passiert? Wenn er versucht jetzt die Geschwister auf seine Seite. Ich habe noch mehrere Geschwister, ich habe noch drei Geschwister. Mhm. Die sind aber alle schon verheiratet. Silvio, das allererste, was du machen musst, ist, dass du eine Klärung mit deiner Frau hinkriegst, mit deiner Freundin, Frau. Die soll dir verdammt nochmal sagen, was da vorgefallen ist. Und die soll dir das minutiös in allen Einzelheiten erzählen. Und dann schießt diese Frau entweder in den Wind oder versucht nach dieser Katastrophe, die da passiert ist, irgendwie euch ein neues Leben hinzubiegen und aufzubauen. Ich versuch's ja, sie will gar nichts mit ihm zu tun haben. Oder sie sieht, beachtet ihn ja gar nicht mehr, wenn sie ihn sieht. Mhm. Aber das ist eben, das sitzt drin. Ich weiß auch nicht, ob ich da wegkomme. Ich möchte es aber auch nicht verlieren, ja. Ich möchte schon weiter bleiben. Wie oft, wie weit wohnst du entfernt von deinem Vater? 14 Kilometer. Mhm. Fährst du da auch schon mal dann zu euch nach Hause? Mit meiner Mutter, ja. Und er wohnt ja auch da, ne, dein Vater? Ja, ja. Ne. Mhm. Und da redest du gar nicht mehr mit ihm? Nee. Mhm. Also, erstmal würde ich es da auf einen ganz großen Krach ankommen lassen. Ich würde ihm den Kontakt aufkündigen bis zum Lebensende. Mhm. Das haben wir auch schon viele gesagt. Ja. Das haben wir auch gesagt. Du darfst das nicht, in diesem Fall darf man nicht schweigen können, habe ich erzählt. In dem Fall muss man den Mund halten, aber in dem Fall hier nicht. Da musst du alles rauslassen, was möglich ist. Natürlich, du sollst ihn nicht zusammenschlagen, aber du sollst ihm mit Worten klar sagen, wo es lang geht. Ja, er wollte sich ja umbringen, hat einen Brief geschrieben an meine Mutter. Ach. Mein Bruder hat mich vom Strick abgeschnitten. Mhm. Da würde ich mich gar nicht beeindrucken und einschüchtern lassen, von wegen umbringen und so. Wenn er so eine Scheiße macht, dann hat er das auch auszubaden. Und kläre das mit deiner Frau, mit deiner Freundin. Das ist ganz wichtig. Mhm. Also eine große Enttäuschung in deinem Leben, kann man wirklich nachvollziehen. Die Sendung ist gleich rum, Silvio. Ja. Alles Gute. Ich will mich nicht bedanken, ich bedanke mich bei dir. Tschüss. Sendung, die ist einwandfrei. Ich danke dir vielmals. Tschüss, okay. Silvio. Tschüss. In der Technik heute Nacht Jeanette Krause. Morgen sind wir mit einer offenen Telefon-Talkshow wieder da. 1 Uhr Radio 1 live. Und WDR Fernsehen, ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bin gespannt auf morgen. Sag bye bye. Ciao.